I can't imagine a book that would more influence a church than the book of Acts. Ich kann mir kein Buch vorstellen, das die Gemeinde mehr beeinflusst als die Apostelgeschichte. And the book of Acts tells us the story of what the Holy Spirit did after the resurrection of Christ. Das Buch der Apostelgeschichte erzählt uns davon, was der Heilige Geist getan hat nach der Auferstehung Christi. And how the gospel spread from 11 men who were uncertain. Und wie sich das Evangelium verbreitet hat von Menschen, die unsicher waren. Who were uncertain even in the presence of the risen Lord. Die sogar in der Gegenwart vom auferstandenen Herrn unsicher waren. All the way throughout the Roman Empire. Und die ganze Zeit hindurch durch das Römische Reich. And God is still writing the book of Acts. Und Gott schreibt immer noch das Buch der Apostelgeschichte. We are part of that book. Und wir sind Teil dieses Buches. And the book of Acts is the Acts of the Holy Spirit. Und das Buch der Apostelgeschichte spricht von den Taten des Heiligen Geistes. Let's pray and we'll begin. Lass uns beten. Lord Jesus, thank you for this wonderful book. Herr Jesus, danke für dieses wunderbare Buch. It's all about you. Es geht um dich. And the Holy Spirit. Und um den Heiligen Geist. And the church. Und die Gemeinde. Thank you, Lord. Bless these words. Danke, Herr. Segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're going to pick it up with Acts 1, verse 7. Wir beginnen bei Apostelgeschichte 1, Vers 7. And continue. Und fahren dann fort. He said to them, "It is not for you to know the times or the dates the Father has set by his own authority." Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. This is in terms of when he would restore the kingdom to Israel. Da spricht es davon, dass er das Königreich Israel wiederherstellen wird. But here's the key verse to the whole book. Aber jetzt kommt der Schlüsselvers zum ganzen Buch. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf meine gekommen ist. And you will be my witnesses in Jerusalem. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem and in all Judea, als auch in ganz Judäa and Samaria, und Samaria and to the ends of the earth. Und bis an das Ende der Erde. That is the most powerful verse that we could meditate on. Das ist eines der mächtigsten Verse, über die wir nachdenken können. You will receive power, ihr werdet Kraft empfangen, when the Holy Spirit comes upon you, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, and you will be my witnesses. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Now the definition of a witness is this. Die Definition eines Zeugen ist folgende. Someone who accurately, jemand, der ganz genau and honestly, und ehrlich relates to others, sich auf andere bezieht, what they have heard with their ears, was sie mit ihren Ohren gehört with their own haben, ears, mit ihren eigenen Ohren, with their own eyes, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen and experience haben with their own heart. Und mit ihrem eigenen Herzen erfahren haben. That's a witness. Das ist ein Zeuge. Now here's the question. Und hier ist die Frage. The apostles had already witnessed Christ. Die Apostel haben Christus bereits bezeugt. That he, let's say, witnessed the fact that he was resurrected. Im Sinne von, dass er auferstanden ist. In Luke chapter 24. In Lukas 24. In a court, they could have been a legal witness. In einem Gericht hätten sie ein legales, ein ordentlicher Zeuge sein können. Before Acts chapter 2. Bevor Apostelgeschichte 2 geschah. Because in Acts chapter 2, the church is going to be born. Denn in Apostelgeschichte 2 kommt die Gemeinde zur Welt. The Holy Spirit is given. Der Heilige Geist wird gegeben. As promised in John chapter 16, verse 7. So wie es in Johannes 16, 7 prophezeit wurde. Where the Lord said, "I must go." Wo der Herr sagt, ich muss gehen. Because if I don't go, I can't send the Holy Spirit to you. Denn wenn ich nicht gehe, kann ich euch den Heiligen Geist nicht senden. In Acts chapter 2, the Holy Spirit will come down. In Apostelgeschichte 2 kommt der Heilige Geist herab. And the church will be born. Und die Gemeinde wird geboren. But here's the question. Und hier ist die Frage. These apostles had already seen the Lord resurrected. Diese Apostel haben bereits den Herrn auferstanden gesehen. In Luke 24. In Lukas 24. He said, "Touch me." Er hat gesagt, berührt mich. It's me. Ich bin's. Give me food to eat. Gib mir was zu essen. And I'll eat it. Und ich werde es essen. It's me. I'm not a ghost. Ich bin's. Ich bin kein Geist. I am the Lord. Touch me. Ich bin der Herr. Greif mich an. Come on. Wake up. It's me. Komm, wacht auf, ich bin's. And he opened their minds to understand the scriptures. Und er hat ihren Verstand geöffnet, die Schrift zu verstehen. But they were not yet his witnesses. Aber doch waren sie noch nicht seine Zeugen. In a sense of Acts chapter 1 verse 8. In dem Sinne von Apostelgeschichte 1 Vers 8. Because they had to receive the Holy Spirit first. Denn sie mussten den Heiligen Geist zuerst empfangen. But what would be the difference? Aber was wäre der Unterschied? The difference would be between them giving witness. Der Unterschied wäre zwischen ihnen, dass sie Zeugnis geben. Did you see Jesus Christ resurrected? Petrus, hast du Jesus Christus auferstanden gesehen? Yes. Ja. Would be absolutely the truth. Das wäre absolut die Wahrheit. I heard him speak with my ears. I saw him with my eyes. Habe mit meinen Ohren gehört, dass er spricht. Mit meinen Augen habe ich ihn gesehen. I was there. Ich war dort. Yet without the Holy Spirit. Aber doch ohne dem Heiligen Geist. The difference would be this. Der Unterschied wäre folgender. That Peter would bear witness to Christ's resurrection. Dass Petrus über die Auferstehung Christi Zeugnis gibt. But he himself would not yet be a witness. Aber er selbst, er wäre noch kein richtiger himself Zeuge. Of the resurrection. Selbst ein Zeuge der Auferstehung. In Romans chapter 8 verse 11. In Römer Kapitel 8 Vers 11. It says that the Holy Spirit quickens us. Heißt es, dass der Heilige Geist uns stärkt. The same Spirit that raised Jesus from the dead. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckte. Will quicken your mortal body. Wird euren sterblichen Leib erquicken. The baptism of the Holy Spirit. Die Taufe des Heiligen Geistes. We are not just witnessing. Wir bezeugen es nicht nur. We literally are a witness. Sondern wir sind buchstäblich ein Zeuge. Our life is a witness. Unser Leben ist ein Zeugnis. Because we are resurrected with him. Denn wir sind mit ihm auferweckt. It's not what we say. Es ist nicht nur das, was wir sagen, that makes us a witness, das uns zu einem Zeugnis macht, it's who we've become, sondern was wir werden. Because now the same Spirit that raised him from the dead lives inside of us. Denn jetzt lebt derselbe Geist in uns, der ihn von den Toten auferweckt hat. Let's read a little further. Lesen wir weiter. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Now they're watching him. He's lifted up. Sie beobachten ihn. Er wird emporgehoben. Like we would watch, like the space shuttle go up. Yeah. So wie wir so ein Space Shuttle zuschauen, wenn es raufgeht. And he's there, and suddenly he's being taken away. Und er ist dort und plötzlich wird er emporgehoben. And they're like, they're looking. It says that they're staring. They're fixed. Und sie schauen. Es heißt, sie starren empor. Here he is. You see him? Yeah, I can still see him. Yeah, dort yeah. Ist er. Schau, schau. Oh, the cloud! Ich kann ihn immer noch sehen. Wow, get die out Wolke. Of there, you stupid cloud! Geh weg, du blöde oh, Wolke! Where the cloud? Why a cloud now? Warum jetzt gerade eine Wolke? And he went behind the cloud and he was gone. Und er war hinter der Wolke und er war weg. And what does it say? Verse 10. They were staring intently into the sky. Und im Vers 10, als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, as he was going, then suddenly two men dressed in white stood beside them. Siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Men of Galilee, they said. Die sprachen, Männer von Galiläa, was? Why do you stand here looking into the sky? Was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Now watch the next verse. Und nun seht euch den Vers an. This same Jesus who has been taken from you into heaven. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, will come back in the same way you have seen him go into heaven. Wird so kommen, wie ihr ihn habt gesehen. Now, in den Himmel. I know we're not in the Baptist church, but somebody's got to say amen there. Ich weiß, amen. Wir sind keine Baptistengemeinde, aber irgendjemand muss trotzdem jetzt amen sagen. It's not a Pentecostal church, but somebody's got to say praise the Lord. Wir sind zwar keine Pfingstgemeinde, aber irgendjemand muss jetzt sagen preis den Herrn. Praise the Lord. Yeah. Let's read that one more time and then we'll lesen wir das noch mal. Okay. The same Jesus you have seen. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist. Will come back. Wird so zurückkommen. Good. That's it. All right, there we are. All right. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? They watched him go. Sie haben ihn beobachtet, he went behind a cloud. Er ist hinter die Wolke. And they are waiting for the cloud to move. Und sie wünschen sich, dass diese Wolke weggeht. And they're just staring and staring. Und sie starren hinauf und starren hinauf. So long that two angels had to come. So lange, dass zwei Engel aufkreuzen mussten. They're just staring and looking. Die sind da gestanden und haben gestarrt. Probably 10, 15, 20, half an hour just looking. Vielleicht 10, 15 Minuten, eine halbe Stunde. Maybe he'll come back. Vielleicht kommt er zurück. Men of Galilee, what are you guys doing here? Männer von Galiläa, was macht ihr da? The same Jesus that went up is going to come back the same way. Derselbe Jesus, der jetzt hier raufgefahren ist, wird wieder zurückkommen in derselben Art und Weise. So they returned to Jerusalem. Also sind sie nach Jerusalem zurückgekehrt. Now, what's the point this morning? Was ist der Punkt heute Morgen? You know, we know a kingdom is coming. Wir wissen, dass sein Königreich kommt. We know that Jesus is returning. Und wir wissen, dass Jesus wiederkehrt. And we would be tempted to stand here and look into the sky. Und wir wären versucht, hier zu stehen und in den Himmel zu starren. And just spend a lot of time und viel Zeit damit verbringen, thinking about these things, über diese Dinge nachzudenken. But we've got work to do. Aber wir haben eine Arbeit, die wir tun before müssen, he returns. Bevor er wiederkommt. We have a purpose. Wir haben einen Zweck, eine Bestimmung. And we are waiting. They are waiting for the Holy Spirit. Die warten. Sie warten auf den Heiligen Geist. To indwell them. Um in ihnen zu wohnen, to baptize them, um sie zu taufen, to empower them, um sie zu um ihnen Kraft zu this geben. Word dynamis, diese Wort dynamos, power, die Kraft, so that they can fulfill their purpose, damit sie die Bestimmung erfüllen können. Now they're thinking that the kingdom might be coming right now. Sie denken vielleicht, dass das Königreich jetzt kommen and wird. And then they will reign with him. Und dann werden sie mit ihm herrschen. And they say, is it now the kingdom's coming? Und sie fragen, ist es jetzt, wenn das Königreich kommt? It's not for you to know. Es geht euch nichts an. But aber you'll receive power. Ihr werdet Kraft empfangen. When the Holy Spirit comes upon you, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, and you'll be my witnesses, und ihr werdet meine Zeugen in sein, Jerusalem, in Jerusalem, Judea, Samaria, in Judäa, in Samaria, and the uttermost parts of the world, und bis an die Enden der Erde. This is our purpose. Das ist unser Zweck. In Vienna, in Wien, in Austria, in Österreich, in Europe, in Europa, and in the whole world, und in der ganzen Welt. We live in a time that is unprecedented in history. Wir leben in einer Zeit, die nicht war in der Geschichte. Anyone here can get a ticket tomorrow and fly anywhere in the world. Irgendjemand hier kann morgen ein Ticket kaufen und irgendwo hinfliegen in der Welt. So long as you have a visa. Wenn du ein Visa hast. Anywhere, you can be a missionary anywhere. Du kannst ein Missionar irgendwo sein. This was impossible. Das war unmöglich. In the past. In der Vergangenheit. We have a purpose. Wir haben eine Bestimmung. And that purpose is to be a witness. Und diese Bestimmung ist es, ein Zeuge zu to sein. The life, to the resurrection life of Christ. Dem Leben, dem Auferstehungsleben Christi gegenüber. Because we have received it from the Lord. Denn wir haben es vom Herrn empfangen. We are not just telling people. Wir erzählen nicht nur that den we Menschen, believe Jesus is resurrected. Dass wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. We are a demonstration. Sondern wir sind eine Demonstration. To people. Den Menschen gegenüber, that Jesus Christ is resurrected. Dass Jesus Christus auferstanden ist. Now they had to wait for the baptism. Sie mussten auf diese Taufe warten. They had to wait for this enabling power. Sie mussten auf diese ausrüstende Kraft warten. It had never been given before. Die wurde zuvor nicht gegeben. It was going to come for the first time. Sie wird zum ersten Mal kommen. We have to wait. Und wir müssen warten. Now this baptism of the Holy Spirit, diese Taufe des Heiligen Geistes, these people would be saturated with the power of the Lord. Diese Menschen, sie wurden durchdrungen von der Kraft des Herrn. In Ephesians chapter 5 verse 18. In Epheser Kapitel 5 Vers 18. It says don't be intoxicated with alcohol. Da heißt es, vergiftet euch nicht mit Alkohol oder Wein. But be filled with the Holy Spirit. Sondern seid gefüllt mit dem Heiligen Geist. Do you notice the contrast? Erkennt ihr den Unterschied? Don't be intoxicated with alcohol. Seid nicht vergiftet durch Alkohol. Well, not really vergiftet, but influenced. Berauscht. But be filled with the Holy Spirit. Sondern seid erfüllt vom Heiligen Geist. This power that God is giving us, diese Kraft, die Gott uns gegeben hat, is not so that I am in control. ist nicht damit ich die Kontrolle habe, it's so that he is in control. Sondern damit er die Kontrolle hat. When I'm under the influence of alcohol, wenn ich unter dem Einfluss von Alkohol stehe, I'm out of control. Dann bin ich außer Kontrolle. When I'm filled with the Spirit, wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt God bin, is in control. Dann hat Gott die Kontrolle. This is not a power that I play games with. Das ist keine Kraft, mit der ich spiele. This is a power that God gives us, sondern es ist eine Kraft, die Gott uns gibt, to enable us to fulfill our purpose. Um uns zu befähigen, unsere Bestimmung zu erfüllen. A power to enable us to be obedient. Eine Kraft, die uns befähigt, gehorsam zu sein. Now here's the point. Hier ist der Punkt. As unable as the disciples were before they received the Holy Spirit to bear witness of the resurrection, so unfähig wie die Jünger waren, bevor sie den Heiligen Geist empfangen haben, so are we, so unfähig sind wir, to fulfill anything we read in the Word, um irgendetwas zu erfüllen, was wir im Wort lesen, until we depend on God for it. Bevor wir nicht Gott uns von Gott abhängig machen dafür. This baptism of the Holy Spirit, diese Taufe des Heiligen Geistes, was their first filling of the Holy Spirit, war ihre erste Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Do you remember the first time you were filled with the Holy Spirit? Erinnert ihr euch an das erste Mal, wo ihr vom Heiligen Geist erfüllt wurdet? I remember the first time I was filled with the Holy Spirit. Ich erinnere mich an das erste Mal. I had incredible peace. Ich hatte unglaublichen Frieden. That passed all understanding. Der jeden Verstand übersteigt. It was 30 years ago. Das war vor 30 Jahren. And this filling, und diese Erfüllung, continues, die fährt fort. In the sense that we need to be filled and filled and filled and filled once again. Und es fährt fort in dem Sinn, dass wir immer wieder erfüllt werden müssen. For every situation of life. Für jede Lebenssituation. Each day. Jeden Tag. In the same way the disciples needed to wait. In derselben Art und Weise, wie die Jünger warten mussten. We need to wait. So müssen wir warten. And oftentimes we get frustrated. Und sehr oft werden wir frustriert. Because we come to church, we hear messages. Wir kommen in die Gemeinde, wir hören Botschaften. And we receive them. Und wir empfangen sie. Not in an attitude of waiting on the power of God to fulfill this. Aber nicht in einer Einstellung, dass wir auf Gott warten, auf die Kraft Gottes warten, das zu erfüllen. But looking to ourselves. Sondern wir schauen auf uns selbst. We are the same as the disciples would have been before Acts chapter 2. Und dann sind wir genauso wie die Jünger waren vor Apostelgeschichte 2. Are you telling me that I have not seen Jesus resurrected? Willst du mir erzählen, dass ich Jesus Christus nicht gesehen habe, auferstanden? What do we have to wait for? Worauf müssen wir warten? We are witnesses now. Wir sind jetzt Zeugen. Let's get on with this. Jetzt erzählen wir es. But he said wait. Aber er hat gesagt, warte. For what? Auf was? I don't need to wait. I've seen with my eyes. I've heard with my ears. Ich brauche doch nicht warten. Ich habe es doch mit meinen Augen gesehen, mit meinen Ohren gehört. I know what the scripture says. Ich weiß, was die Bibel sagt. I can do this. Ich kann das tun. You can't do that. Wir können es nicht tun. See, the Christian life is not just hard. Das christliche Leben ist nicht einfach schwer. It's impossible. Es ist unmöglich. Those disciples would have marched out. Diese Jünger, die wären rausmarschiert. And said, wait on what? Come on, let's just do it. Hätten gesagt, worauf sollen wir warten? Lass es uns tun. They would have went down to the temple. Und sie wären runter zum Tempel marschiert. We are witnesses that Jesus rose from the dead. Wir sind die Zeugen dafür, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Are you guys crazy? Seid ihr verrückt? No, we're not crazy. Nein, wir sind nicht verrückt. Throw these guys out of here. These guys. Schmeißt diese Leute put raus. Put them in the white jackets. Get them out of here. Und zieht ihnen diese weiße Jacke an. Wir sind Zeugen. Wir sind Zeugen. God has to do it. Gott muss es tun. This verse reveals how dependent on God we are. Und dieser Vers offenbart so sehr, wie abhängig wir von Gott sind. It fulfills John 15:5. Es erfüllt Johannes 15, without Vers 5. Me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Oh, yes, I can. Oh, natürlich kann ich. I can obey. Ich kann gehorsam sein. Try it for a while. Dann versuch's für eine Zeit. And you'll end up one of those bitter Christians who doesn't go to church anymore. Und dann wirst du so enden wie eine dieser bitteren Christen, die nicht mehr in die Gemeinde gehen. Because you trusted yourself. Weil du hast auf dich selbst vertraut. And if the apostles had witnessed the resurrection. Und die Apostel haben die Auferstehung bezeugt. With their own eyes. Wenn sie das mit ihren eigenen Augen. And yet we're not allowed to testify. Aber nicht die Erlaubnis hatten, es zu bezeugen. Until they themselves had experienced the very life. Bis sie nicht selbst das Leben erfahren hätten. It's the same thing with us. Und genauso ist es mit uns. We need to walk in the filling of the Holy Spirit. Wir müssen in der Erfüllung des Heiligen Geistes gehen. We need to be baptized in the Holy Spirit. Wir müssen getauft sein im Heiligen Geist. Now there's a few problems that I see in terms of our church. Und da gibt es ein paar Probleme, die ich hier sehe im Bezug auf unsere Gemeinde. It's quite possible that there's people here who have never been baptized in the Holy Spirit. Es ist durchaus möglich, dass es Menschen gibt, die noch nie getauft wurden mit dem Heiligen Geist. I was a believer in Jesus Christ since I was 4 years old. Ich habe an Jesus Christus geglaubt, seit ich 4 Jahre alt war. I prayed on my knees every night since I was in kindergarten until I was 18. Vom Kindergarten an habe ich jeden Abend auf meinen Knien gebetet. I prayed only to Jesus. Ich habe nur zu Jesus gebetet. Every single night. Jeden Abend. But I was not baptized in the Holy Spirit. Aber doch war ich nicht getauft im Heiligen Geist. It happened when I was 18 years old. Das ist passiert, als ich 18 war. When I received Christ. Als ich Christus empfangen habe. And suddenly. Und plötzlich I was baptized in the Holy Spirit. War ich getauft im Heiligen Geist. What I knew about him, was ich wusste über ihn, by faith, im Glauben, was suddenly in my own life. War nun in meinem eigenen Leben. I wasn't telling people about Christ. Ich habe Menschen nicht von Christus only, erzählt. But I was telling people about what Christ had done for me. Dann habe ich nicht nur davon erzählt, was Christus gemacht hat, sondern das, was Christus für mich gemacht hat. I was not telling people about a historical Jesus I read in the Bible. Ich habe den Leuten nicht nur von einem Jesus, von einem historischen Jesus erzählt, über den ich in der Bibel gelesen habe. I was telling people about a historical Jesus from the Bible who was in my life. Sondern ich habe Leuten erzählt von einem historischen Jesus in der Bibel, der in meinem Leben who war. Who was inside. Der in mir drinnen war. I was part of the resurrection. Ich war nun Teil der Auferstehung. I was experiencing it. Ich habe sie erlebt. It's quite possible. Und es ist durchaus möglich. That there is a percentage of people here. Dass es hier einen Prozentsatz von Menschen gibt. You've never come to that place. Der nie an diesen Punkt gekommen ist. Acts chapter 19, when we get there, I don't know, in 6 months or so. Apostelgeschichte 19, vielleicht in ein paar Monaten werden wir dorthin kommen. Tells about the apostles, the disciples of John. Da wird von den Jüngern von Johannes berichtet. Believers in John and believers in Christ. Und die Gläubigen an Johannes, die Gläubigen an Christus. Preaching the gospel of the kingdom. Und sie haben das Evangelium des Königreichs gepredigt. And then the apostle Paul runs into them. Und dann trifft der Apostel Paulus auf sie. He says, "What baptism are you guys of?" Und er sagt, worauf seid ihr getauft? Of John. Auf Johannes. You've never received the baptism of the Holy Spirit? Ihr habt die Taufe des Heiligen Geistes nie empfangen? Never heard about it. Davon haben wir noch nie gehört. They were missionaries, they just left. Die waren Missionare, die sind einfach gegangen. And then they were baptized with the Holy Spirit. Und dann wurden sie getauft mit dem Heiligen Geist. So ask yourself this question. Also fragt euch selbst die Frage. Do you remember the day? Erinnert ihr euch an den Tag, that the Holy Spirit came into your life? Wo der Heilige Geist in euer Leben hineinkam? Number two. Zweitens. We may be baptized with the Holy Spirit. Wir sind vielleicht getauft mit dem Heiligen Geist. But we don't understand. Aber wir verstehen nicht. So we live in ignorance about it. Und so leben wir in Unwissenheit darüber. And we have no idea of what lives inside of us. Und wir haben keine Ahnung darüber, was in uns lebt. We have an experience in the past. Wir hatten eine Erfahrung in der Vergangenheit. That kind of died out. die ist irgendwie abgestorben. It was very real back then. Es war damals sehr real. But now, not really anymore. Aber jetzt nicht mehr so wirklich. But we can tell people about back then. Aber wir können Menschen davon erzählen, was damals geschah. I was 16 years old. Als ich 16 Jahre alt war, da habe ich mein Leben Jesus Christus gegeben. It was so powerful. Es war so kraftvoll. Now you're 36. What about now? Jetzt bist du 36. Was ist mit jetzt? I don't want to talk about that. Und darüber möchte ich jetzt nicht reden. A lack of understanding. Ein Fehlen von Verständnis. Or a lack of humility. Oder ein Fehlen von Demut. Or unbelief. Oder Unglaube. A lot of things can happen in the process. Viele Dinge können geschehen in diesem Prozess. But what we need to understand Aber is was that wir verstehen müssen, we need to be baptized with the Holy Spirit first of all. Ist, dass wir zuerst mit dem Heiligen Geist getauft werden müssen. Number two, that we need to be filled and refilled by the Holy Spirit. Und zweitens, wir müssen erfüllt und wieder erfüllt werden durch den Heiligen Geist. Because that filling enables us, denn dieses Füllen befähigt uns, to fulfill God's purpose in our life. Gottes Bestimmung in unserem Leben zu erfüllen. And only that filling can do that. Und nur diese Erfüllung kann das tun. How often we function in our own strength. Wie oft agieren wir in unserer eigenen Stärke? And we would say that this is the Lord. Und wir würden sagen, das ist der Herr. But is it? Aber ist es so? Is it really? Ist es wirklich so? Maybe it's not. Vielleicht nicht. Maybe it's just our own strength. Vielleicht ist es nur unsere eigene Stärke. Now, if you look back to the Gospel of John, the last chapter, it should be right near Acts 1. Wenn ihr das letzte Kapitel im Johannes aufschlagt, das ist direkt neben Apostelgeschichte 1. Let's look at what the Lord tells Peter. Dann schauen wir uns an, was der Herr dem Petrus sagt. Now, this is the resurrected Christ. Das ist der auferstandene Christus. Asking Peter, he says, Peter, do you love me? Und er fragt Petrus, Petrus, liebst du mich? And then in verse 18. Dann in Vers 18, he says, I tell you the truth. Sagt er, ich sage dir die Wahrheit. This is the Lord speaking to Peter. So spricht der Herr zu Petrus. When you were younger, you girded yourself. Als du jünger warst, gürtest du dich selbst. That's like us. So wie wir we're selbst. Young Christians, and a lot of what we do, we have our own strength. Und wir sind Christen und vieles von dem, was wir tun, da haben wir unsere eigene Stärke. And we depend on the Lord when we need him, but basically, you know, I can do a lot of stuff without the Lord. Und wir sind von Gott ein bisschen abhängig in ein paar Dingen, aber grundsätzlich kann ich viel tun selber. I can build the stage without the Lord. Ich kann ohne den Herrn diese Bühne bauen. I did it before I was saved. Ich habe das gemacht, bevor ich errettet war. I played guitar, you know. Ich spiele Gitarre. Before I was saved. Bevor ich errettet war. Let's not get hyper spiritual here. Come also on. Wollen wir jetzt nicht übergeistig werden. The whole world functions without the baptism of the Holy Spirit. Die ganze Welt funktioniert ohne der Taufe des Heiligen Geistes. We can do a lot of things without God's help. Wir können viel tun ohne Gottes Hilfe. And he says to Peter, when you were younger, you girded yourself. Und er sagt zu Petrus, als du jung warst, gürtest du dich selbst. And went where you wanted. Und wo du wolltest. But when you were old, aber wenn du alt geworden bist, you will stretch out your hands, wirst du deine Hände ausstrecken. And someone else will gird you. Und ein anderer wird dich gürten. And lead you where you do not want to go. Und hinbringen, wohin du nicht willst. And Jesus said this to indicate the kind of death that Peter would glorify God. Dies aber sagte Jesus, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. And he said, follow me. Und er sagte, folge mir. He indicated to Peter that he was going to be crucified. Er hat Petrus angedeutet, dass er gekreuzigt werden wird. And Peter freaked out. Und Petrus ist wahrscheinlich ausgezuckt. What about him? Was ist mit ihm? Wait a minute. Stretch forth your hands and glorify me. I know what that means. Streck deine Hand aus und verherrliche mich. Ich weiß, was das bedeutet. I know what you're talking about here. Ich weiß, worüber du hier sprichst. I'm not stupid. Nein, ich bin nicht dumm. Lay down your head on a plate and glorify God. I know what that means. Ja, leg deinen Kopf nieder auf eine Platte und verherrliche Gott. Ich weiß, was das Stretch bedeutet. Stretch out your hands. I've seen enough people crucified. Ja, und streck aus deine Hand. Ich habe genügend Leute gesehen, die gekreuzigt wurden. What about him? Was ist mit ihm? You don't worry about him. You follow me. Du mach dir keine Sorgen um ihn. Du folge ihm. Could you imagine Peter had to live the rest of his life knowing at the end he was going to be crucified? Könnt ihr euch vorstellen, Petrus musste sein ganzes Leben damit leben, wissend, dass er gekreuzigt wird. How would you like to wake up with that every morning? Wie ist es damit, jeden Tag mit dem Gedanken aufzuwachen? But he assured him that another would gird him. Aber er hat ihm versichert, dass jemand anderer ihn gürten wird. Another would grab him by the belt and say, "You can't do this, but I can do this." Ein anderer wird ihn beim Gürtel packen und sagen, du kannst das nicht tun, aber ich kann es tun. You're gonna faint, but I'm gonna bring you there. Du wirst umkippen, aber ich werde dich dorthin bringen. And this is like us. Und so sind wir selbst. When we read the scripture, wenn wir die Schrift lesen, everything about our Christian life, alles über unser christliches Leben, we cannot do without God's help. Wir können es nicht tun ohne Gottes Hilfe. And whatever we can do without our help, he will make a plan. Und was immer wir tun können ohne seine Hilfe, da wird er einen Plan machen. To bring that to an end. Um es zu einem Ende zu bringen. So that eventually, damit we are trusting him in everything. Wir dann unter Umständen ihm in allem vertrauen. We're talking about everything. Wir sprechen über alles. We're talking about even being able to pick up my Bible and read it. Wir sprechen darüber, auch die Bibel aufzuschlagen und sie zu lesen. How many people here don't really read their Bibles at home? Wie viele Leute hier lesen nicht wirklich die Bibel zu Hause? And then you see it and you think, oh my Bible. Oh, und dann siehst du sie und denkst dir, oh meine Bibel. I should read that. No. Ich sollte es lesen. No. I don't really feel like reading it. Aber ich fühle mich jetzt gerade nicht danach. I'll just put it over here and ich leg's dahin. Get out of sight and it won't bother me anymore. Dann ist sie aus meiner Sicht, dann stört sie mich then nicht we mehr. Feel condemned. Dann fühlen wir uns verurteilt. We feel like I'm kind of a phony. Und wir fühlen uns, ich bin irgendwie eine Kopie. Phony. Ich bin falsch. God is not happy with me. Gott ist nicht glücklich mit mir. I'm not happy with me. Ich bin nicht glücklich mit They're mir. Not happy with me. Sie sind nicht glücklich Pastor mit Rob mir. Is surely not happy with me. Pastor Rob ist sicher nicht I don't glücklich even belong mit mir. To those kind of people. I'm not like them. Ich bin nicht so wie sie. You see, I can't do these things. Ich kann diese Dinge nicht tun. Like they can. So wie die das alle können. The reality is nobody can. Die Realität ist, niemand kann das. Nobody can. Niemand kann das. This is the whole point. Das ist der Punkt. When I don't want to read my Bible, wenn ich meine Bibel nicht lesen möchte, I should just say thank you, Lord. Dann sollte ich einfach sagen, danke, Herr. I know I can't do these things. Ich weiß, dass ich diese Dinge but nicht I tun know kann. That I should. Aber ich weiß, ich sollte es. But I don't want to. Aber ich möchte es nicht. To be honest, Lord, I really, ich möchte ehrlich really sein, Herr, ich will don't einfach want to. Nicht. But I know it's good for me. Aber ich weiß, es ist gut für mich. Lord, help me. Herr, hilf mir. Lord God, Herr Gott, fill mich with your spirit, mit deinem Geist, the way I was baptized when I got saved. In der Art und Weise, als ich getauft wurde, als ich errettet wurde. Just gonna leave that Bible there. Und by faith. Ich lasse die Bibel da liegen im Glauben. I trust you in the next days, weeks, months. Und ich vertraue dir, dass in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, that you would do it in my heart. Dass du es in meinem Herzen tun wirst. I ask you this. Ich bitte dich darum. I trust you for it. Ich vertraue dir dafür. Please help me. Bitte hilf mir. This is how it works. Und so funktioniert es. We are called to be witnesses of that. Wir sind dazu berufen, davon that Zeuge zu sein. Do it, but it's him. Dass wir es nicht tun können, aber er ist es. We are called to be witnesses. Wir sind berufen, Zeugen I zu look sein. At all my neighbors. Ich schaue mir all meine Nachbarn all an. These dogs and stuff. All die Hunde und I try, they have their dog, I have my dog, and I'm thinking, how can I bear witness of Christ to this person? Und ich sehe mir das an, sie haben einen Hund, ich habe einen Hund, wie kann ich Zeugnis sein für diese Leute? Well, first of all, just the fact that I'm alive is a witness. Und zuerst mal einfach die Tatsache, dass ich am Leben bin, ist and ein Zeugnis. And then I'm friendly. Und dann bin ich auch noch freundlich. But I want to communicate the information to them. Aber ich möchte die Information ihnen kommunizieren. Aber wie? I don't know. Ich God, weiß es it nicht. Seems so difficult. Ja, es scheint so schwierig zu sein. Yesterday my wife and I took the dog for a walk. Gestern haben meine Frau und ich den Hund für einen Spaziergang two mitgenommen. Ladies with two other dogs came by. Und zwei Damen mit zwei Hunden sind vorbeigekommen. We said, Grüß Gott. Wir haben gesagt, Grüß Gott. They did not. Sie haben es nicht getan. They talked to our dog. Und sie haben mit unserem Hund gesprochen. They absolutely ignored us. Die haben uns absolut ignoriert. And walked away like we did not exist. Und sind weggegangen, so als würden wir nicht existieren. I thought, how do you bring Christ to these people? Und ich habe mir gedacht, wie bringt man Christus diesen Leuten? But the other day I was walking the dog. Aber an einem anderen Tag bin ich mit dem Hund gegangen. Durch den Park. And this other lady older had a dog. Und eine andere Dame hatte einen Hund. And I said, how old is your dog? Und ich sagte, wie alt ist ihr Hund? She said 13. Sie hat gesagt 13. I said, it's gonna die soon, huh? Und ich sagte, der wird bald sterben, oder? She said, I mean, it looked like it, you know? Er hat so ausgesehen. She said, yeah. Sie hat gesagt, ja. I said, you know, I hear they have dogs in heaven. Und ich sagte, ich habe gehört, dass es Hunde im Himmel gibt. She said, that would be great. Und sie sagte, das wäre großartig. And then she said, but how do you know you're going there? Aber dann hat sie gesagt, wie weißt du, wie du dorthin kommst? I almost wept when she asked that question. Und ich habe fast zu weinen begonnen, wie sie diese Frage gestellt hat. It was God who did that. Denn es war Gott, der it das was God. Hat. God has to do it. Gott muss das and we tun. Have to trust God to open these doors. Und wir müssen Gott vertrauen, diese Türen that zu öffnen. Impossible to talk to these people. So unmöglich, wie es ist, mit diesen Leuten zu but reden. God will do it. Aber Gott wird es this tun. Is where we have to wait on him. Und darauf müssen wir auf ihn warten. Now watch this and we'll close. Und hört euch das an und damit schließen wir. Waiting on God will be the most courageous thing you will ever do in your life. Auf Gott zu warten ist die mutigste Sache, die du je in deinem Leben tun kannst. Because you will be so tempted to take it in your hands. Denn du wirst so versucht sein, es in deine eigene Hand you zu will nehmen. You will be so tempted to force the words. Du wirst so versucht sein, die Worte zu erzwingen. To just do it. Einfach es zu tun. And then be frustrated. Und dann frustriert and, zu sein. And have no joy, no peace. Dann keine Freude zu haben, keinen Frieden. Our whole life is waiting, looking at a situation. Unser ganzes Leben, wir schauen auf eine Situation. Thinking, I can't do this. Und denken, ich kann das nicht tun. I can't preach every Sunday. Ich kann doch nicht jeden Sonntag predigen. Every Sunday? Jeden Sonntag. So I used to think, for the rest of my life, that's. Für den Rest meines Lebens. That's like 10,000, 15,000 messages. Das ist so 10,000, 15,000 Botschaften. From where? Von wo? I don't know that much. Ich weiß doch nicht so viel. God will do it. Aber Gott wird es God tun. Will do it. Gott wird es tun. Trust him. God will do Vertrau it. Vertrau ihm. Gott wird es tun. So we look at the situation. Und so schauen wir uns die Situation an. Ich kann es nicht tun. God will do it. Gott wird es tun. Wait on him. Warte auf ihn. Bring it before him. Bring es vor ihm. I go to work. Ich gehe zur Arbeit. I can't love that guy. Ich kann doch diesen Typen that's nicht lieben. Right. Das ist richtig. That's right. God das ist has richtig. To do it. Gott muss es tun. I can't be faithful in this job. Ich kann in diesem Job nicht that's treu right. sein. Das ist richtig. I can't handle these kids. Ich kann mit diesen Kindern it's nicht like umgehen. They're driving me absolutely crazy. Die machen mich absolut verrückt. I'm such a terrible mom. Ich bin so eine schreckliche Mutter. No, you're a great mom. Nein, du bist eine großartige but nobody Mutter. Could handle those kids. Aber niemand könnte nobody. Diese Kinder nobody. Mit diesen Kindern umgehen. It has to be God. Das muss Gott sein. I have to say, God, God loves to hear the words, I can't do this. Gott liebt es, diese Worte zu hören. Ich kann es nicht tun. Thank you. I've been waiting for you to say that for 3 years now. Danke. Ich habe jetzt 3 Jahre gewartet, dass du das thank sagst. You. Danke. Now trust me and I'll und jetzt do vertrau it. Mir und ich tu's. And this is what it's all about. Und darum geht's. They knew that Christ had resurrected. Sie wussten, dass Christus auferstanden they saw war. It. Sie haben ihn gesehen. But they could not be witnesses without the Holy Spirit. Doch konnten sie nicht Zeugnis sein ohne den Heiligen it's Geist. It's the same thing with us. Und das ist das Gleiche mit so, uns selbst. Let's pray. Lass uns beten. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du hier heute Morgen. You don't know if you've been baptized with the Holy Spirit. Und du weißt nicht, ob du mit dem Heiligen Geist getauft bist. If you died today, wenn du heute sterben where würdest, would you go? Wohin würdest du gehen? Do you know? Weißt du das? Let's pray together. Lass uns zusammen beten. Let this be the day that we're sure. Lass das den Tag sein, an dem wir sicher sind. Say God in heaven. Und sag Gott im Himmel. I believe. Ich glaube. Give me your spirit. Gib mir deinen Geist. The gift of the Holy Spirit. Die Gabe des Heiligen Geistes. I ask you for that. Darum bitte ich dich. Fill me with your spirit. Füll mich mit deinem Geist. I humble myself before you. Ich demütige mich vor dir. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Schuld. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. I want to be sure. Ich möchte sicher sein. I want to experience your peace. Ich möchte Frieden erfahren. And your joy. und Freude. I want to be delivered from my own strength. Ich möchte von meiner eigenen Kraft befreit werden. From my own idea of what Christianity is. Von meiner eigenen Vorstellung darüber, was Christsein bedeutet. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. And fill me, I pray. Und füll mich, das bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.